Bildungsstreik 2009. Wie berechtigt sind die Forderungen der Studenten? Auf diese Frage sollen mir eine Studentin, ein Bundestagsabgeordneter, ein Gewerkschafter und ein privater Wissenschaftsförderer antworten. Guten Abend, Ernst Romney begrüßt Sie zu unserer Diskussion. Eine Woche lang haben Schüler und Studenten für eine andere Bildungspolitik demonstriert, mit vielerlei Aktionen quer durch das Bundesgebiet. Waren der Bildungsstreik 2009 und sein Programm ein Erfolg? Anja Gadow, Sie sind Vorstandsmitglied des Freien Zusammenschlusses von Studentinnenschaften und Studierten an der Technischen Fachhochschule Berlin. Also hat es sich gelohnt in dieser Woche? Auf alle Fälle. Alle Hochschulen und alle Studierendenvertretungen, auch die Schüler haben mitbekommen, dass es einfach überall Missstände gibt. Man konnte sich solidarisieren, konnte sich austauschen und nun muss man abwarten, wie es ab Montag weitergeht, was man wirklich ändern kann, wer mit einem gesprächsbereit ist und dann wirklich die ersten Schritte einleitet, dass man Verbesserungen im kompletten Bildungssystem spürt. Ulrich Töne ist Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Er vertritt die Lehrer, die Beschäftigten an Schulen und Universitäten. Und Sie sind somit Unterstützer dieses Bildungsstreiks. Aus Ihrer Sicht hat es was gebracht? Ganz sicher. Es ist mehr in die Öffentlichkeit gekommen, dass es Missstände gibt, die behoben werden müssen. Und es nicht nur die Banken sind, die zu Recht nach Milliarden rufen. Die Gegenfrage geht an Michael Kretschmer. Er beschäftigt sich als Bundestagsabgeordneter der CDU aus Görlitz mit der Bildungspolitik. War das nötig, wo doch die Bildung der Jugend in aller Munde ist? Also es ist auf jeden Fall richtig, dass wir über Bildung sprechen und dass diejenigen, die unmittelbar davon betroffen sind, die Schüler und Studierenden, das Wort erheben, ist auch richtig. Für mich waren die Forderungen zu unkonkret und zum Teil auch an der Sache etwas vorbei diskutiert. Deswegen finde ich es richtig, dass Annette Schavan sagt, jetzt kommt mal alle an den Tisch. Wir reden mal in Ruhe darüber, denn klar ist, wir wollen eine bessere Bildung. Wir haben auch selber Vorstellungen, was da sein soll. Und deswegen das Gespräch am Tisch ist, glaube ich, der richtige Ort. Also dann haben wir am 7. Juli eine Konferenz der Beteiligten. Das ist dann also ein erstes Ergebnis aus Ihrer Sicht. Ja, das ist doch auch gut so. Wenn jemand und so eine große Anzahl, 200.000 junge Leute sagen, für uns ist das ein Thema, wir wollen da was, dann muss die Politik darauf reagieren. Und wie gesagt, dass Annette Schavan dazu einlädt, ein Stück weit auch zu moderieren zwischen den Ländern, zwischen den Studierenden, auch den Hochschulen, das halte ich für richtig. Als Generalsekretär des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft weiß Andreas Schlüter um den Zustand von Lehre und Forschung Bescheid, denn mithilfe seines Verbandes finanziert die deutsche Wirtschaft viele Bildungsprojekte. War ja aus Ihrer Sicht nötig, der Bildungsstreit? Ich glaube ja. Wir haben zum ersten Mal eine wirklich breite bildungspolitische Debatte, die nicht nur in engen Zirkeln geführt wird, sondern vor allen Dingen jetzt mit den Schülern und Studenten stattfindet. Und das ist sicherlich ein Erfolg des Bildungsstreiks, dass jetzt auch die Schüler und Studenten sich an dem Diskurs beteiligen und deren Stimme gehört wird. Ich vermute, dass durch diese Breite des Diskurses, wie wir es jetzt haben, auch die Inhalte deutlich sich verändern werden. Es ging um den Bologna-Prozess. Warum ist der so umstritten, wäre meine Frage. Aber erst einmal müssen wir wahrscheinlich erklären, vor 10 Jahren haben die europäischen Bildungsminister entschieden, dass es ein 3-stufiges Studiensystem in Europa, in der Europäischen Union geben soll. Die erste Phase ein berufsorientiertes Bachelorstudium, zweite Phase das wissenschaftsorientierte Masterstudium und dritte Phase das forschungsorientierte Doktorandenstudium. Und seitdem dieses in der Bundesrepublik eingeführt ist, wird um die Qualität dieser Studienabschlüsse gestritten. Bachelor, Master versus Diplom und Staatsexamen. Was ist das nun, Frau Gadow, eine vorwärts- oder rückwärtsgewandte Diskussion? Es ist eine konfuse Diskussion, einfach weil die Bundesregierung damals den Bologna-Prozess eingeführt hat, ohne dass es eine Bewegung innerhalb der Hochschulen gab, dass man so etwas möchte. Es wurde also nicht diskutiert, es ist ja sehr platt gesagt, es fiel einfach vom Himmel. Es war dann auf einmal der Bologna-Prozess da, niemand wusste, was wirklich wann wie umgesetzt wird, was Verordnungen sind, was Gesetze sind, gibt es überhaupt Gesetze, wer darf wann was wie bestimmen, das funktioniert bis heute nicht. Die KMK hat regelmäßig nachträglich nochmal Veränderungen gemacht, also 2003 erst die Länder gemeinsam Strukturvorgaben, wo sie einen Weg vorgegeben haben, was sie wollen. Dieser ist dann auch noch überreguliert im Vergleich zu dem, was in den ganzen Kommuniqués steht. Also das ist einfach eine absolute Diskussion, weil man nicht weiß, wer wann für was zuständig ist und was man jetzt umsetzen muss. Und es gab keine Debatte innerhalb der wissenschaftlichen Community, was man will, wie man will, warum man will und wie man sich das auch vorstellt, umzusetzen. Sondern alle 2 Jahre treffen sich halt Bund und Länder, also als Vertretung für Deutschland, fahren dann zu den diversen Bologna-Follow-up-Treffen, diskutieren dann da, kommen dann wieder und es wird in der Regel nicht wirklich mit einer breiten Masse zurückgekoppelt und dann auch mal im Vorfeld abgesprochen, was wollt ihr überhaupt? Aber trotzdem, Herr Töne, helfen Sie uns nochmal Bachelor, Master, ist das eine Grundsatzfrage oder nur, wie es jetzt eben angeklungen ist, schon eine Frage der Studienorganisation? Ein Studium kann man so oder so organisieren, das liegt auch in der Hand der Fachbereiche und Hochschulen. Aber Bachelor, Master ist eine grundsätzliche Einführung eines neuen Systems an Studiengängen. Sie haben damit schon einen Kern des Problems aus meiner Sicht erwischt, nämlich, dass mit dieser Umgestaltung, die ja an sich was für sich hat, die Internationalisierung erleichtern, einen Austausch erleichtern, all diese Dinge, dass mit einer Umorganisation in Deutschland grundsätzlich verbunden wurde, zu kürzen, zu sparen und zu streichen. Diese Reform dazu zu nutzen, die Universitäten einfach eine Nummer kleiner zu machen, eine Nummer kleiner auszulegen. Und das ist der Hintergrund, dass dieser an sich vernünftige Gedanke, internationalen, also eine Umorganisation vorzunehmen, die deutschen Universitäten im Abschluss her mit angelsächsischen, mit anderen Ländern auch vergleichbar macht und damit den Austausch im Studium leichter ermöglicht. Dieser grundsätzlich richtige Gedanke wurde denn dann verkehrt durch diese Einspargeschichten, die da mit einhergehen und durch die Kürzungsgeschichten, die damit einhergehen. Und dann darin liegt das Problem. Und die Art und Weise, wie die Studenten jetzt heute protestieren, was sie heute zum Ausdruck bringen, ist es ja genau, sich gegen diese Kürzungsgeschichten aufzulehnen. Der Grundgedanke ist nicht in Frage gestellt. Studienumorganisationen wären eine Diskussion, die man sich gut stellen könnte und die man sich auch im internationalen Sinne prima stellen müsste. Aber in Deutschland hat die Einführung von Bachelor und Master ja eher dazu geführt, dass die Anerkennung zwischen den Bundesländern sogar ein Problem wurde, sodass die Mobilität nicht gefördert, sondern eher eingeschränkt wurde. Das ist ja ein völlig abstruses Ergebnis dieser Geschichte. Und von da aus, denke ich, lehnen die sich zu Recht an der Stelle gegen auf. Aber man muss auseinanderhalten, Studienumorganisation und Einsparungen, Kürzungen und Dinge, die von da aus in Bewegung gebracht wurden. Trotzdem weinen die Naturwissenschaftler und Geisteswissenschaftler den Diplomen hinterher. Herr Schlüter, tun Sie das aus gutem Grund? Die einen sagen, wir wollen unseren Begriff Diplom-Ingenieur beibehalten. Die nächsten sagen zum Beispiel dann auch in den Staatsexamensfächern, das ist das Lehramt, das ist Jura, Medizin, wir wollen uns nicht zu Schmalspur-Spezialisten ausbilden lassen. Vielleicht eine kurze Anmerkung zu den letzten beiden Studiengängen. Da gibt es noch keine Bachelor- und Master-Systematik. Dort, wo für staatliche Funktionen, also Lehrer und Richter, Staatsanwälte ausgebildet wird, ist das noch nicht umgesetzt, auch nicht geplant, das umzusetzen. Also es wird ansatzweise bei den Lehrern gemacht, bei den Juristen gibt es einen Beschluss der Justizministerkonferenz und der aktuellen Regierung, dass die Bologna-Prozesse nicht in die Juristenausbildung einfließen. Aber nochmal zurück zu Ihrer generellen Frage. Ich glaube, ich kann das bestätigen, was Herr Töne sagt. Die generellen Ziele sind nach wie vor unterstützungswürdig. Schaffung eines europäischen Hochschulraums als globales Ziel mit den Unterzielen, Vergleichbarkeit der Abschlüsse in Europa, Verkürzung der durchschnittlichen Studiendauer und eine stärkere Berufsfeldorientierung. Das ist nach wie vor als Ziel zu akzeptieren. Nur was daraus geworden ist, da setzt die Kritik am Ende zu Recht ein. Die Verkürzung hat dazu geführt, nicht, dass das Curricula überdacht wurde, sondern dass die gleichen Inhalte im Wesentlichen in kürzerer Dauer jetzt vermittelt werden und von den Studenten aufgefangen werden müssen. Das Zweite ist möglicherweise eine Folge davon, die Abbrecherquoten sind in die hohe Höhe gegangen. Die liegen bei den naturwissenschaftlichen Bachelorstudiengängen in einer Größenordnung von bis zu 40%. Und das liegt nicht an den Studenten, die dafür nicht geeignet sind, sondern das liegt an den didaktischen Konzepten, an dem Curricula und möglicherweise auch an den Kompetenzen der Lehrenden, die da nicht drauf vorbereitet sind. Am Ende, die Mobilität ist eingeschränkt. Die europäische Mobilität findet nicht statt. Und was wir jetzt beobachten, ist, dass auch die Mobilität innerhalb Deutschlands darunter leidet. Man kann nicht mehr wie früher in Freiburg beginnen, in Göttingen fortsetzen und dann das Studium in Berlin zu Ende führen. Man muss dort das Studium, das Bachelorstudium zu Ende bringen, wo man begonnen hat. Also auch in Deutschland ist die Mobilität eingeschränkt. Wenn man sich nur mal eine Zahl vor Augen führt, wir haben mittlerweile 11.600 verschiedene Studiengänge in Deutschland. Als ich angefangen habe zu studieren, da gab es Jura, da wusste man, was man da macht. Da gab es die BWL, da wusste man, was man da macht. Aber jetzt gibt es 11.600 verschiedene Studiengänge. Es ist schon schwierig, sich dafür zu entscheiden. Aber wenn man sich dafür entschieden hat, kommt man da nicht mehr raus. Also Mobilität ist nicht gewährleistet. Und da muss die Reform ansetzen. Man muss die Curricula überprüfen, man muss die didaktischen Konzepte überprüfen. Die Lehrer müssen sich anders einstellen. Und am Ende müssen wir dann versuchen, ja doch wieder das Ziel zu erreichen, mehr Mobilität für die Studenten, vor allen Dingen in Europa. Bei G8, da konnten ja die ostdeutschen Bildungspolitiker noch sagen, das haben wir mal besser hinbekommen, weil wir es länger kennen als die westdeutschen Bildungspolitiker. Da geht es um die Oberschuljahre in 8 Jahren, also das frühere Abitur. Ist denn das auch bei der wissenschaftlichen Ausbildung so, dass man in Ostdeutschland das besser umgesetzt hat, Herr Kretschmer? Also bei dem 8-jährigen Abitur ist das Wunderbare ja, dass die ostdeutschen Länder Anfang der 90er Jahre ja eigentlich auch 13 Jahre einführen sollten und man ihnen das nur gestattet hat, 12 Jahre, mit der klaren Aussage, den gleichen Stoff in den 8 Jahren. Und das haben sie umgesetzt. Und die gleichen, die damals in der KMK gesessen haben, gesagt haben, so geht's aber nicht, sind heute diejenigen, die sagen, in 8 Jahren geht natürlich kein Abitur. Also dass das geht, sieht man unter anderem in Sachsen und in Thüringen. Das ist immer eine Frage der Organisation. Man sieht daran, auch an dieser Einführung in den westdeutschen Ländern auf 8 Jahre, dass man das sehr ordentlich vorbereiten muss und dass Veränderungen im Bildungsbereich etwas sehr Sensibles sind. Und der Bologna-Prozess, Frau Gado hat das ja schön beschrieben, wie das damals passiert ist. Die Bundesregierung, Edelgard Bullmann, Gerhard Schröder, haben das durchgesetzt und die Hochschulen haben es mit wenig Liebe und mit wenig Herzblut dann exekutieren müssen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir heute diese Probleme haben. Jetzt ist die Zeit etwas weitergegangen. Wir haben deutlich mehr Autonomie bei den Hochschulen. Wir haben jetzt auch den Hochschulpakt. Und es ist jetzt die Zeit, diesen Bologna-Prozess wirklich mal kritisch zu untersuchen, nicht alles schlecht zu reden und dann zu Veränderungen zu kommen. Und da gibt es natürlich Kritikpunkte. Diese Spezialisierung, die überhand genommen hat, ist ein Punkt. Bei der Mobilität, da weiß ich nicht, ob man wirklich in 3 Jahren noch zwischendurch wechseln muss. Wichtig ist, dass man, wenn man einen Bachelor hat... Wenn man es möchte, muss die Möglichkeit bestehen, ja, und dann kann man nicht einfach sagen, nee, das muss nicht. Ja, vielleicht nochmal, ich bin da nicht dagegen, aber das Entscheidende ist doch, dass man, wenn man einen Bachelor hat, man danach wirklich die Möglichkeit hat, an anderen Hochschulen im In- und im Ausland seinen Master zu machen. Und da sehe ich derzeit auch große Probleme. Das würde ich als erstes einmal lösen. Wie ich insgesamt der Meinung bin, diese Fixierung auf 3 Jahre, die gefällt mir auch nicht. Sehe ich auch nicht, dass das so sein muss. Irgendwo geschrieben. Ja, eben. Das ist dann jetzt hier so umgesetzt worden, weil die Deutschen besonders gründlich sein wollten. Das muss man nicht so machen. Wie gesagt, ich wünsche mir eine kritische Auseinandersetzung und dann maßvolle Veränderung. Aber das ist doch interessant. Auf der einen Seite wird die Autonomie der Hochschule beschworen und auf der anderen Seite, Herr Töne, Frau Gado, kommt dann ein Chaos heraus. Da könnten ja noch die Bildungsminister in den Ländern sagen, das kriegen wir bei den Schulen wenigstens landesweit noch einigermaßen hin, bundesweit auch nicht. Aber die Hochschulen anscheinend überhaupt nicht. Warum nicht? Aus meiner Sicht heraus hat das sehr viel damit zu tun, dass es Rahmen geben muss, über den die Sache vorgegeben wird. Und Sie haben es gerade bei den Studiengängen gehabt, die 3 Jahre sind vorgegeben als Rahmen in Deutschland. Ist aber nicht international nicht zwingend, ist auch ansonsten nicht zwingend, ist nicht aus einer Sachlogik heraus in der Diskussion hervorgegangen. Das wird einfach so umgesetzt. Und jetzt muss man in diesem Rahmen irgendwie sehen, klarzukommen. Man muss einen alten Diplomstudiengang, ohne das vorher diskutiert zu haben, in ein solches Studium pressen, wo dann nach 6 Semestern auch noch eine verwertbare Berufsstruktur rauskommen soll. Also Sie würden sagen, wenn man den Rahmen nicht so setzen würde, würde die Autonomie der Hochschule, des Fachbereichs schon dazu führen, dass sie vernünftige Studieninhalte in einer vernünftigen Zeit aufstellen würden. Andersrum. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass eine vernünftige Geschichte nur in Diskussion mit solchen Fachbereichen passieren kann. Und dann wird man sehen können, was für die Einzelnen möglich ist und nicht alle über einen Kamm scheren wollen und nicht alle dem Diktat mehr Studienzertifikate in einer kürzeren Zeit mit weniger Geld rauszukriegen, als Ende zu haben, sondern die Frage der Qualifizierung in den Vordergrund zu stellen. Also wenn man Hochschulautonomie nimmt, dann sollte man es konsequent machen und dann nicht über Zielvereinbarung oder was auch immer. Also das ist jetzt kein Plädoyer für Hochschulautonomie, aber dann sollten sich die KMK und auch Bund darauf einlassen und sagen, okay, wir stellen euch das Geld zur Verfügung, ansonsten halten wir uns komplett raus, was Frau Schawan ja zumindest im Hochschulbildungsbereich schon fast, also komplett macht. Da kommt ja nicht mehr wirklich viel von ihr. Ansonsten, wie jetzt beim Bologna-Prozess, dann sollte man einfach auch einen wirklichen Rahmen vorgeben und sagen, okay, wir sprechen mit euch. Dann aber auch sollten vielleicht alle Länder gemeinsam an einem Strang ziehen und sagen, okay, wir wollen das, das und das so umsetzen. Jetzt nicht diese Überregulierung, was wir derzeit haben, aber dann einfach auch mal an die Hochschulen rangehen und sagen, okay, es muss umgesetzt werden, kriegt das klar. Und dann vielleicht auch gerade bei didaktischen Geschichten oder Kompetenzorientierung, was ja gerade das große Problem bei der Anerkennung ist, dass man nicht auf den Inhalt guckt und was man gelernt hat, sondern auf den Namen und die Credits guckt. Da können die einzelnen Landesregierungen natürlich schon darauf hinwirken und sagen, okay, wir wollen, dass ihr da einen stärkeren Fokus habt und vielleicht auch die Anerkennungsregeln in der Form ändern. Also nicht nur, dass es innerhalb von zwei Bundesländern unmöglich ist zu wechseln, es ist auch teilweise im gleichen Bundesland oder nehmen wir Berlin-Brandenburg, die fusioniert werden sollten, unmöglich, von einer Hochschule zur anderen zu wechseln. Und das wären dann Möglichkeiten, wo dann die KMK mal reagieren könnte. Nur komischerweise bei dem Punkt ist egal, welches Ministerium man fragt, kriegt man permanent völlig andere Aussagen, sodass die sich auch nicht einig sind und jeder dort auch nochmal sein eigenes Süppchen kocht. Also dann sollen sie sich entscheiden, entweder Hochschulautonomie komplett oder aber staatliche Regulierung. Ist das sinnvoll, wenn man, Herr Schlüter, in jeder Universität seine eigenen Studiengänge aufbaut? Wie ist denn dann eigentlich die Vergleichbarkeit gegeben? Wenn ich dann in Berlin studiere, bin ich dann sicher, dass die Münchner nicht lachen, wenn ich mit meinem Abschluss komme? In der Tat, aus Sicht der Wirtschaft wird die Vergleichbarkeit häufig kritisiert. Früher wusste man noch, der deutsche Diplom-Ingenieur, der hat eine bestimmte Ausbildung hinter sich oder der deutsche Diplom-Kaufmann. Das gilt für die Bachelorstudiengänge nicht mehr. Ich wollte aber zwei Korrekturen noch kurz anführen. Das eine ist, es müssen nicht unbedingt 3 Jahre sein. Die Regel von Bologna lautet, ein Studium sollte insgesamt nicht mehr als 5 Jahre dauern und sich aus 2 Phasen zusammensetzen. Einer ersten berufsfeldorientierten Phase und einer zweiten, der Masterphase, die eher wissenschaftlich orientiert ist. Insgesamt nicht mehr als 5, aber die Hochschulen sind frei, ob sie daraus 4-1 oder 3-2 machen. Und das passiert auch. Das als erstes. Und das zweite zum Thema Autonomie. Man sollte Autonomie der Hochschulen nicht gleichsetzen mit der Befähigung und dem Recht, jetzt die Studieninhalte so zu gestalten, wie es der jeweiligen Hochschule beliebt. Autonomie bezieht sich auf viele andere Felder. Die Auswahl von Personal, den Einsatz von Ressourcen beispielsweise, die Entwicklung von Mitarbeitern in der Organisation und vieles mehr. Das sollte nicht oder ausschließlich dafür genutzt werden, jetzt beliebig Studieninhalte und Studiengänge zu produzieren, die dann nur noch an der Hochschule geleistet werden können und woanders nicht mehr. Ein schönes Beispiel ist da auch die Rechtswissenschaft oder die Ausbildung von Juristen in Deutschland. Da ist die Vergleichbarkeit und die Mobilität noch gewährleistet, weil eben die Bachelorstudiengänge dort nicht Eingang gefunden haben. Da gibt es noch einheitliche Vorgaben durchs Deutsche Richtergesetz und andere Vorschriften, die maßgeblich dann auch die Ausbildungsinhalte an den Hochschulen prägen. Und wir können nicht einzelnen Hochschulen sämtliche Freiräume gewähren, ohne gleichzeitig zu organisieren, dass die Vergleichbarkeit der Inhalte gewährleistet ist. Und da muss es Mechanismen geben innerhalb der HRK oder anderer Ministerien oder der Länder, wo man dazu kommt, dass wirklich die Vergleichbarkeit auch nach Bologna noch weiter besteht. Weil in der Wirtschaft stellt sich die Frage, was heißt denn der Bachelor aus der Stadt X im Verhältnis zu der Universität Y? Da ist noch viel Unsicherheit. Herr Kretschmer, wie sehen Sie das? Ist das sinnvoll, dass die Politik die Hochschulen in eine Zielvereinbarung einbindet? Oder sollte man die machen lassen, was sie wollen? Also solange es öffentliches Geld ist, was ausgegeben wird, muss natürlich auch eine gewisse Kontrolle da sein. Aber eben nicht Input, sondern eine Output-Kontrolle. Was kommt bei raus? Durchaus auch an der Qualität gemessen. Ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo jetzt klar ist, welche Korrekturbedarfe es gibt. Und da gehört eben diese Spezialisierung dazu. Ich wünsche mir eine ordentliche Diskussion darüber. Und ich glaube, dass die Hochschulen dann auch von sich aus das verändern werden, weil sie ja merken, dass sie ein Stück weit am Bedarf vorbei ausbilden. Und diese Diskussion, die ist notwendig und die unterstütze ich auch, dass wir dort auch von Seiten der Wirtschaft stärker hören, was eigentlich gefordert ist. Wie gesagt, ich sehe diese Notwendigkeit nicht, dass man jedes kleine Fachgebiet jetzt zu einem Bachelor ausbauen muss. Es ist so, dass der Vorwurf der Studenten ist, unsere Stundenpläne sind dicht gedrängt und das Studium ist geradezu verschult. Wir sind verplant, wir haben keine Freiräume mehr, um zu jobben oder um ein gesellschaftliches Engagement zu haben oder wie gesagt auch mal sich ein Auslandssemester zu leisten. Das ist also ein zeitliches Problem, aber es ist ja auch eine Frage der Inhalte. Und es wird kritisiert, Frau Gado, und da frage ich Sie, warum, dass gerade der Bachelor, also die erste Phase eines Studiums, sehr berufsorientiert ist. Was ist daran so schlecht? Ich glaube, wenn es nur Berufsorientierung wäre, wäre das generell nicht schlecht. Das Problem ist aber, dass man sagt, das ist der erste berufsqualifizierende Abschluss. Man hat Quoten eingesetzt und danach steht es einfach nur noch einem sehr geringen Teil überhaupt, besteht die Möglichkeit, dass sie danach noch in den Master gehen, was nicht Sinn und Zweck der Sache sein kann, weil wenn man einfach einen Master machen möchte, dann müssen die Plätze dafür da sein und man kann dann nicht wirklich Quoten aller nur 30% von einem Jahrgang dürfen danach noch in den Master kommen. Das ist die große Kritik und dass man danach halt wirklich teilweise gibt es so Beispiele, dass man dann halt für Lufthansa, für Post, für wen auch immer, also direkt gezielt Studiengänge hat, die nur darauf ausbilden, das funktioniert nicht. Also dann habe ich, keine Ahnung, bin ich Diplom-Postwirtin oder was auch immer gerade, kann dann da arbeiten, gibt es die Post nicht mehr, habe ich ein Problem. Bei dem Punkt mit der Wirtschaft, natürlich kann man die mitreden lassen. Also das wäre externe Evaluation, dass man alle, die in irgendeiner Form an so einem Studiengang oder an dem sogenannten Output beteiligt sind, dass man die dann auch mal mitsprechen lässt. Bei der Wirtschaft hat sich aber gezeigt, da wechselt sich ja das Berufsbild dann auch, ja, alle 2, alle 3, alle 4 Jahre, je nachdem, und dann hätte man immer wieder was Neues. Also sollte man da aufpassen und nicht einfach nur sagen, man nimmt die Wirtschaft rein, sondern dann sollte die Politik die Hochschulen auch nicht damit alleine lassen und vielleicht generell auch mehr Geld dafür bereitstellen, dass man zum Beispiel für die Kompetenzorientierung, wo sich relativ viel ändern muss, wenn man alternative Lehr- und Lernformen und demzufolge auch alternative Prüfungsformen einführt, da muss dann auch Geld zur Verfügung gestellt werden. Und da finde ich es gerade nicht ganz so sinnvoll, dass man da einfach sagt, liebe Wirtschaft, gebt mal mehr und beteiligt euch mal mehr. Das kann es dann auch nicht sein. Da sollte dann die Regierung einfach auch noch ihre Verantwortung für wahrnehmen. Ist denn das ein modern, Herr Schlüter, wenn man Bachelor für jede Richtung schafft, um dann hinter Leute auszubilden, die vielleicht nach 10 Jahren merken, ich bin falsch ausgebildet, meinen Beruf gibt es demnächst nicht mehr. Man hat doch schon mal diskutiert, eine Grundausbildung zu schaffen, aus der heraus man in verschiedenste Berufe starten kann. Ja, ich glaube nicht, dass alle 2 Jahre das Berufsbild auf Seiten der Wirtschaft geändert wird. Da gibt es relativ stabile, langfristige Linien von Berufsfeldern, die natürlich immer wieder neue Erkenntnisse wissenschaftlicher Art aufnehmen müssen. Aber nicht 2, 3 Jahre wird das Berufsfeld geändert. Mehr Mathe, mehr Englisch. Also es ändert sich da einfach, dass man dann immer mehr Sachen ändert, was man auf einmal mehr braucht und dann wieder weniger. Und das ist ja dann schon so ein kompletter Studiengangswechsel. Naja, also wenn man die Inhalte anpasst an bestimmte Berufsfelder, und da haben wir eine dramatische Veränderung, die wir in der Vergangenheit beobachtet haben, mehr EDV, mehr Methodenkompetenz und weniger Fachwissen, dass das natürlich nicht unberücksichtigt bleiben kann bei der Gestaltung, ja, von Ausbildungsinhalten, die auf ein bestimmtes Berufsfeld zugeschnitten sind. Aber ich glaube nicht, dass diese Spezialisierung aus Sicht der Wirtschaft gefordert wird. Die Wirtschaft will eine Grundausbildung auf breiter Basis in dem Wissen, dass in dem Betrieb hinterher weiter qualifiziert werden muss. Und das machen die Betriebe auch. Sie wissen, dass sie von der Universität nach 3 Jahren nicht erwarten können, einen fertigen Absolventen im Sinne zu haben, dass der sofort sämtliche Funktionen in diesem jeweiligen Betrieb übernehmen kann. Da gibt es interne Weiterbildungs- und Aufbauprogramme. Nein, es wird keine Spezialisierung geben, sondern man muss in der Tat gucken, und das ist möglicherweise ein Ergebnis dieser Debatte, die wir jetzt haben, was sind wichtige Inhalte, und mehrfach ist das Wort Kompetenzorientierung angesprochen worden. Wir müssen in unseren Bildungsinhalten gucken, was wir vermitteln wollen. Und da sind die kognitiven Fähigkeiten viel zu dominant repräsentiert. Wir haben viel zu wenig Gewicht gelegt auf Methodenkompetenz. Das kann man deutlich machen an der Menge des zurzeit verfügbaren Wissens. Es kommt nicht immer und nur darauf an, sich möglichst viel Wissen selber anzueignen, sondern mit dem verfügbaren Wissen vernünftig umzugehen. Also sich das Wissen nicht nur zu erschließen, sondern auch das Wissen bewerten zu können, das Wissen sich nutzbar machen zu können und am Ende auch zu entscheiden, welches Wissen für einen richtig, falsch, notwendig, sinnvoll ist. Und diese Methodenkompetenz in Bezug auf das Wissen kommt viel zu wenig vor. Daneben gibt es eine Reihe weiterer sogenannter Schlüsselqualifikationen, die in den Bachelor-Master-Studiengängen, wie wir es jetzt beobachten, auch unterrepräsentiert sind. Also Teamfähigkeit, soziale Kompetenzen und vieles mehr kommt nicht vor in der Ausbildung. Und ich glaube, die wesentliche Diskussion bei der Umstellung muss sich konzentrieren. Nicht unbedingt so auf die Frage, sind es dann am Ende 4 und 1 Jahre oder 3 und 2 Jahre, sondern was sind die Inhalte, die wir vermitteln wollen. Und ich glaube, wenn die Diskussion dazu beiträgt, sich die Inhalte auch nochmal anzugucken, dann wird es auch im Sinne der Studenten sein, was da am Ende bei rauskommt. Das ist natürlich eine Rückfrage an Sie. Sind Studenten nicht fröhliche Chaoten? Sind nicht Studenten Leute, die sich auch selber lernen sollten, besser zu organisieren? Also wenn man sich den Bildungsstreik anguckt, sieht man, dass wir relativ gut organisiert waren, weil was man da auf die Beine gestellt hat, ist, glaube ich, nicht zu verachten. Also ist eine Organisation vorhanden, aber man sollte auch die Möglichkeit zur Selbstorganisation haben, was man einfach derzeit in den Studiengängen nicht hat. Da kommt im Bologna-Sprech immer dieses Schlagwort individuelle Profilbildung. Ich möchte selber wissen, nachdem ich so ein Grundwissen habe, okay, ich möchte mich in dem Bereich spezialisieren oder ich möchte vielleicht über meinen Tellerrand hinaus gucken und noch was anderes studieren. Dazu habe ich derzeit keine Möglichkeit. Oder wenn, organisiert man sich derzeit so, dass man, wenn man 2 Vorlesungen parallel hat, in welche geht man, wer schreibt womit und wie kriegt man das dann auch noch mit der Anwesenheit hin? Also man verschwendet gerade Ressourcen für die Organisation, weil die Hochschulen falsch organisiert sind oder nicht sinnvoll aufeinander abgestimmt, drücken wir es mal etwas positiver aus. Da ist schon Organisationsgrad vorhanden, aber das ist einfach gerade zu viel Organisation, sodass man nicht mehr selbst organisieren kann, sondern organisiert wird. Aber die entscheidende Frage ist doch, wer macht das? Braucht der Student die Freiheit, um sich sein Studium zu organisieren? Oder aber will der Student einen Stundenplan haben? Ich sag mal, aus der eigenen Erfahrung in der Studienberatung habe ich immer gesehen, dass die Kommilitonen gekommen sind und haben gesagt, gib mir einen Stundenplan. Dann habe ich ihnen einen Stundenplan gegeben, dann sind sie fröhlich wieder weggegangen. Ich habe gehört, das ist heute noch genauso. Ich glaube, es gibt beides. Es gibt Leute, die einfach das sich komplett selbst zusammenstricken wollen, so wie sie studieren wollen. Es gibt andere, die finden dann eine Struktur in der Form, dass man einen Studienverlaufsplan hat, wo schon ein sogenannter Stundenplan, obwohl Stundenplan in dem Level auch immer schon erschreckend ist, dass sie das eher wollen, dass das vorgeschrieben ist. Also man muss es dann aber für beide Seiten ermöglichen. Die es ein bisschen strukturierter wollen und demzufolge das schon vorgegeben haben und dann ein paar Wahlmöglichkeiten, wo man sagt, guck doch nochmal vielleicht nach da und guck noch da, dass sie selber entscheiden können. Es muss aber auch für die möglich sein, die einfach sagen wollen, ich möchte keinen Stundenplan, ich möchte selber entscheiden, was ich studiere und ich weiß, ich will später den und den Bachelorabschluss haben oder den und den Masterabschluss, weil ich möchte danach dorthin gehen. Ich weiß aber, was ich dazu brauche und den Rest möchte ich mir selber stricken. Bildungsstreik 2009. Wie berechtigt sind die Forderungen der Studenten? Darüber diskutiert Anja Gaderow vom Freien Zusammenschluss der Studentenschaften mit dem Bundestagsabgeordneten und CDU-Bildungspolitiker Michael Kretschmer, dem Generalsekretär des Stifterverbandes für die Wissenschaft Andreas Schlüter und mit dem Vorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Ulrich Töne. Sie hören den Wortwechsel von Deutschlandradio Kultur. Lassen Sie mich noch einen anderen Punkt, Herr Kretschmer, aufnehmen, der eben fiel, wo gesagt wurde, Frau Gaderow hat es gesagt, die Studenten schaffen es nicht zu wechseln aus dem abgeschlossenen Bachelorstudium hinein in das Masterstudium. War es nicht Sinn der Sache zu sieben? Sinn der Sache ist, dass wir schneller zu einem Abschluss kommen, dass die jungen Leute schneller merken, ob das Studium etwas für sie ist oder nicht. Ziel ist, dass wir eine Vergleichbarkeit in Europa haben. Und unsere Aufgabe besteht darin, dass diejenigen, die einen Master machen wollen, um auch wissenschaftlich arbeiten zu können später, dass auch diese Möglichkeit besteht. Und deswegen, Beschränkungen sind da nicht der richtige Weg. Aber es ist eins klar, und das zeigen ja auch die Umfragen, beispielsweise des DIW, der Bachelor wird schon angenommen von der Wirtschaft. Und deswegen, ja, der Master ist richtig und wer den machen will, der soll auch die Möglichkeit dazu haben. Nun drehen wir mal die Frage um, Herr Töne, an die Universitäten gerichtet. Sind die vielleicht selbst dran schuld, weil sie die Lehre vernachlässigen? Wir können nicht dran vorbeigucken an den materiellen Ursachen, die zu diesem Streik geführt haben, zu diesem Protest geführt haben und die den ganzen Veränderungen zugrunde liegen. Ich will Ihnen einfach nur mal eine einzige Zahl bieten und wir könnten das sicherlich im Studium für andere Bereiche auch aufmachen, aber trotz gestiegener Anforderungen sind im Bereich Erziehungswissenschaften, also den für mich zuständigen Bereich, sind die Zahlen der Professorenstellen um über 10% in den letzten 10 Jahren gesunken. Das heißt, die Betreuungsdichte, das heißt die Bewegungsmöglichkeit, das Angebot überhaupt, die Reaktionsmöglichkeit, die Veränderungsmöglichkeit, auch die Veränderungsmöglichkeit zu diskutieren und neue Dinge die Dinge zu entwickeln, hat einfach abgenommen. Und dann soll in der gleichen Zeit, wie Herr Kretschmer gerade ausgeführt haben, kürzer, schneller, weiter, höher und kräftiger agiert werden. Das passt irgendwie nicht zusammen. Wenn wir hier nicht ein Umdenken kriegen und ein Denken darin kriegen, dass hier Menschen nicht nur abgedrillt werden sollen für einen Beruf, das ist das, was sie nicht wollen, sondern insgesamt qualifiziert werden wollen, um ein Leben führen zu können in dieser Gesellschaft, natürlich mit einer beruflichen Perspektive, klar, dann machen wir, glaube ich, einen großen Fehler. Und das ist auch der Hintergrund von dem Streik, der jetzt stattfindet. Und ich will Sie gestatten, ich nutze jetzt gerade die Gelegenheit, auch mal darauf hinzuweisen, dieser Streik ist nicht nur wegen der Bachelor-Geschichte an den Hochschulen passiert. Die Masse zum Beispiel derjenigen, die gestern auf der Straße waren, hier in Berlin, waren Schülerinnen und Schüler, die sich Sorgen machen darüber, wie das Auslesesystem insgesamt funktioniert. Und wir müssen uns klar darüber sein, dass dies ein Signal ist, was uns in der Gesellschaft insgesamt angeht. Und was mich dabei Anfang der Woche, ist die Zahl deutlich geworden, am meisten beeindruckt und wo ich die größte Gefahr drin sehe, die wir insgesamt in die Diskussion mit aufnehmen müssen, wir dürfen es nicht verengen auf Bachelor oder Master, ist die Tatsache, dass 1,5 Millionen der 20- bis 25-jährigen jungen Menschen, die nicht studieren, mittlerweile ohne Berufsausbildung dastehen. Das ist eine Zeitbombe, die diese Gesellschaft sich einhandelt unter dem Stichwort Generationenausgleich, dieses Ungeheuer. Ich denke, dass dieses, was nicht zusammenpasst, dass wir ohne Berufsausbildung haben, gleichzeitig nach Facharbeitermangel rufen, dass diese ganzen Geschichten, ähnlich auch an der Universität, Zahl der Studienabbrecher steigt und die Betreuung sinkt, dass diese Widersprüche, dass damit Schluss sein muss, dass der Ruf des Bildungsstreiks danach gegangen ist, hier das in das Ruder umzulegen, nicht nur in Sonntagsreden, sondern auch in Taten. Das muss uns klar sein. Aber jetzt muss man mal eins sagen, das ist jetzt wirklich Ideologie. Und das ist schade. Ja, sagen Sie. Weil ich glaube, man muss ein bisschen sachlich an den Dingen bleiben und dann kommt man auch zu guten Ergebnissen. Das Erste ist, wir haben gerade über Bachelor gesprochen, machen wir Veränderungen maßvoll, wie das weitergeht. Bei dem Thema Bildung muss man akzeptieren, dass die Leute in Berlin gestreikt haben wegen einer völlig verfehlten Bildungspolitik und die Probleme in Berlin andere sind als in vielen anderen Bundesländern. Im Übrigen hat die Bundesregierung mit den Bundesländern erst vor kurzem in Dresden beschlossen, 10% des Bruttoinlandsprodukts für Bildung ausgeben zu wollen in den nächsten Jahren. Wir haben gerade 2015 bis dahin darf man noch weiter kürzen. Stopp. Wir haben gerade drei Pakte beschlossen. Den Hochschulpakt, Pakt für Forschung und Innovation und die Exzellenzinitiative. Das sind 18 Milliarden Euro. Ein gewaltiger nationaler Kraftakt. Das muss man doch auch mal zur Kenntnis nehmen. Ich finde immer, Sie reden von Ideologie, aber nun müssen wir die Zahlen doch mal im Dorf lassen. Die 18 Milliarden sind für Jahre ausgelegt und das, woran es insgesamt in Deutschland krankt, wenn man es im internationalen Vergleich nimmt, ist, dass wir deutlich über viele Jahre zu wenig für Bildung ausgegeben haben und dass die 18 Milliarden nur ein Teil der Summe sind. Wenn wir ausgeben würden, tatsächlich 7% nach OECD-Durchschnitt, dann müssten wir im letzten Jahr 43 Milliarden Euro mehr ausgegeben haben. Da sind die 18 Milliarden über mehrere Jahre verteilt nur ein Teil davon. Genau darum geht es. Ich bin für jeden Pfennig, der mehr reinkommt. Für jeden Cent, muss ich jetzt sagen. Materielle Grundlagen müssen schon stimmen, damit man über Inhalte vernünftig reden kann. Aber Herr Kretschmer, können Sie noch mal beantworten? Wir gingen ja davon aus, dass es zu wenig Dozenten gäbe. Nun haben die Hochschulrektoren gesagt, sie wollen bis 2012 die Zahl der Dozenten innerhalb von 5 Jahren verdoppeln. Ist das nicht geschehen bisher? Wir schaffen 275.000 neue Studienplätze mit dem Hochschulpakt. Wir geben sehr viel Geld auch für den Overhead aus, also die Kofinanzierung für Forschung, mit dem auch wieder Kapazität in der Lehre geschaffen wird. Wir tun eine ganze Menge. Natürlich kann man sich immer noch mehr vorstellen. Mein Wunsch ist, dass man zunächst erstmal über die Inhalte spricht. Und dann wird man ganz schnell zu ganz beeindruckenden Ergebnissen kommen. Beispielsweise haben Sie genannt, die 200.000 Jugendlichen, die ohne Berufsausbildung dastehen. Wenn man diese Gruppe auseinander nimmt, dann wird erstens die Zahl ganz gering und dann werden ganz unterschiedliche Probleme deutlich. Beispielsweise, dass wir uns über die Jahre nicht über die Migranten richtig gekümmert haben. Natürlich muss man das machen, aber eben auch schon mit frühkindlicher Bildung, dass man auch etwas tun muss für die, die eben nur praktisch begabt sind, wo die Berufsbilder mittlerweile nicht mehr da sind. Also ich finde einfach, man muss die Dinge auseinandernehmen und dann kommt man auch zu Lösungen. Aber mit diesen pauschalen Aussagen mehr Geld, das ist mir zu kurz gesprungen. Geld ist auch notwendig, ist überhaupt keine Frage. Da bin ich auch dabei, das mit zu organisieren. Aber ich möchte vor allen Dingen erstmal über Inhalte sprechen. Ich möchte das nochmal unterstützen, was Herr Kretschmer gerade gesagt hat. Wir brauchen eine Diskussion über Inhalte. Und wenn man sieht, was die Bundesregierung in den letzten 4 Jahren gemacht hat und was für Beschlüsse gefasst worden sind, dann ist das eine deutlich überproportionale Entwicklung im Verhältnis zu den Vorjahren und zur Entwicklung unseres Bruttoinlandsproduktes. Diese 18 Milliarden sind eine ganze Menge, was damit passiert und was damit erreicht werden kann. Und wir sollten in der Tat dieses Geld dafür nehmen und versuchen, die Inhalte zu verbessern. Und wir sollten nicht dazu kommen, jetzt politische Forderungen mit mehr Bildung zu nutzen, um damit Interessenvertretung für einzelne Berufsgruppen zu machen. Das sind zwei verschiedene Sachen. Man kann Tarifverhandlungen führen für einzelne Berufsgruppen wie Lehrer und Professoren. Man sollte das aber nicht begründen mit der Investition in Bildung. Man sollte es dann auch so benennen, dass es Forderungen nach mehr Lohn und Gehalt sind. In der Tat, als erstes und als zweites, wir brauchen eine inhaltliche Diskussion, was jetzt mit diesen zusätzlichen Mitteln gemacht wird, die in das Wissenschafts- und Bildungssystem reinfließen, initiiert durch die neue Bundesregierung. Ich sage das aus neutraler Position und vor allen Dingen auch unterstützt in vielen, vielen Ländern. Und was da beschlossen worden ist, ist, glaube ich, ein richtiger Weg. Na, das sehe ich ein bisschen, also gerade jetzt, also Exzellenzinitiative da als Beispiel zu bringen, finde ich ja immer wieder relativ witzig, denn Exzellenzinitiative für die Forschung oder die großen Forschungscluster, da ging nicht viel wirklich für die Bildung, sondern man hat dann getrennte entweder Institutionen, Fachbereiche, was auch immer, da wurde dann sehr getrennt geforscht, davon haben in der Regel die einzelnen Fachbereiche oder Studiengänge nicht wirklich was mitbekriegt, sodass sich dann in dem Bereich Verschulung und, oder machen wir es ganz groß einfach nur im Bereich der Lehre, nicht wirklich was geändert hat. Und das jetzt immer als großes Beispiel zu nehmen, ist total nett. Dann hat man ein paar schöne Leuchttürme, was ja auch immer schön das Ziel der Bundesregierung war. Aber für alle anderen hat sich nichts verbessert und es wird sich auch nicht verbessern, weil die haben ja jetzt dann noch mehr Probleme, da sie ja nicht Leuchtturm sind. Also das kann man so nicht als Beispiel bringen. Ich finde es nicht ganz richtig. Die Exzellenzinitiative sind 3 Dinge. Das erste sind Graduiertenschulen, also für Leute, die promovieren wollen. Für einen sehr, sehr geringen Teil. Also ist erstmal Bildung. Das zweite ist, wir sagen ja immer, exzellente Lehre durch exzellente Forschung. Also die Humboldt-Universität, wo das funktioniert hat. Ach, ich glaube, meine eigene in Dresden, da ist das der Fall und ich glaube, viele andere sehe ich das auch. Ich glaube, man sollte Fragen auch nicht Sie den mal Staat den Sturer, ich glaube, der sieht das ein bisschen anders. Und deswegen glaube ich, dass das schon der richtige Ansatz ist. Wir müssen ja auch Hochschulen profilieren und ich glaube, dass diejenigen dann auch dann davon profitieren, die dort studieren. Und jetzt geht es darum, einen Wettbewerb auszulösen. Ich denke, das ist in Deutschland gelungen, unter den Hochschulen, um die besten Konzepte. Jeder macht mit und ich bin der festen Überzeugung, dass die Lehre davon profitiert. Ich sehe das überall. Aber Herr Schlüter, ist das nicht, wir waren ja davon ausgegangen, ist das nicht ein wirkliches Problem, dass man sich auf die Forschung konzentriert hat, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber selbst die Hochschulen die Lehre vernachlässigt haben? Ja, das ist ein richtiger Punkt. Die Exzellenzinitiative für Forschung konzentrierte sich auf die Forschung, natürlich auch mit dem Aspekt, besonders geeignete Studenten im Rahmen der graduierten Schulen zu fördern. Aber wir brauchen eine neue Debatte über die Verbesserung der Lehre an deutschen Hochschulen. Und da ist ein Faktor natürlich die Betreuungsrelation. Die ist im internationalen Vergleich in der Bundesrepublik sehr schlecht. Aber es ist nicht nur allein die Zahl der Professorenstellen. Es gibt eine ganze Reihe von Ansätzen, wie man die Lehre an deutschen Hochschulen verbessern kann. Ich will mal nur drei oder vier Punkte nennen. Das eine ist der Stellenwert von Lehre an deutschen Hochschulen. Hochschulprofessoren werden fast ausschließlich bewertet und ausgewählt nach ihrer wissenschaftlichen Qualifikation, also nach ihren Forschungsergebnissen, nicht danach, inwieweit sie in der Lage sind, diese Ergebnisse dann auch an Studenten zu vermitteln. Das zweite ist, wir brauchen eine neue Diskussion über die Curricula. Ich habe eben ein paar Punkte erwähnt, also Kompetenzvermittlung muss im Mittelpunkt stehen und da muss es um andere Kompetenzen gehen, als nur um kognitive Fähigkeiten, also nur reines Fachwissen, das vermittelt werden muss. Wir müssen eine Diskussion haben über didaktische Konzepte. Das Internet oder die elektronischen Medien bieten eine Reihe von Möglichkeiten, die nicht genutzt werden. Es gibt einige Hochschullehrer, die ihre Vorlesungen begleiten oder ergänzen durch andere didaktische Konzepte. Ein dritter Punkt, den man ändern kann. Vierter Punkt, natürlich auch die Infrastruktur für Lehre an Hochschulen, die Bibliotheken, deren Ausstattung, die Öffnungszeiten, der Zugang auch zum Internet in Bibliotheken. Am Ende ist es auch die Schaffung von neuer Qualifikationen im Bereich der Hochschule. Wir haben jetzt so eine Zweiteilung, grob gesagt, Professor und Assistent. Und der Professor leitet die Massenvorlesung, ist so für den Studenten kaum erreichbar. Wenn man in andere Länder sieht, gibt es eine ganze Reihe von Menschen, die sich um die Vermittlung von Wissen an Hochschulen bemühen. Ich will jetzt nicht alles zitieren, aber wir könnten in Deutschland zum Beispiel darüber nachdenken, ob man nicht Studenten der höheren Semester oder Masterstudenten kleinere Gruppen anweisen lässt oder nur Teaching Fellows oder Teaching Assistants einbezieht oder ob man auch die Wirtschaft stärker integriert in die Hochschule, nicht nur um dem Aspekt Berufsweltorientierung Rechnung zu tragen, sondern auch um Expertenwissen von draußen zu nutzen. Es muss nicht jeder Professor nun Basics lehren oder handwerkliche Fähigkeiten vermitteln. Da kann man eine ganze Menge andere Professionen mit einbeziehen. Also es gibt eine Reihe von Ansätzen, die Lehre zu verbessern. Stellenwert, Curricula, didaktische Konzepte, Infrastruktur, ohne dass man das Betreuungsverhältnis verändert. Und da gibt es noch eine ganze Menge Bedarf und Möglichkeiten. Und die sollten die Hochschulen ausschöpfen. Und viele sind dabei. Herr Töne, wessen Aufgabe ist denn nun die Lehre? Von Tutoren, von Assistenten, von Lehrprofessoren? Die Frage ist natürlich, dass die universitäre Ausbildung und die Lehre mehr Aufmerksamkeit verlangt und auch Veränderung verlangt. Ich kann das nur unterstützen, könnte das auch erweitern, aber ich weise nochmal darauf zurück und ich habe an der heftigen Reaktion eigentlich nur gemerkt, einen Schwarze getroffen zu haben. Ich sage, das ist mal die Grundlage. Egal, ob jetzt Professorenstellen oder Mittelbauer oder wie auch immer dabei sind, es müssten mehr her. Und ich will nur daran erinnern, dass wir uns dann gerne über Inhalte unterhalten können, aber zunächst mal muss die materielle Grundlage stimmen. Und die ist in Rede und sich nur über Inhalte zu unterhalten und da die Kurve drum zu machen, heißt, dass wir uns genau mit den Problemen beschäftigen, über die wir eben gesprochen hatten. Jetzt komme ich zurück zu der Frage, natürlich halte ich es für dringend notwendig, dass sich gerade die Kompetenz in Bezug auf die Lehre an der Universität ändert. Das, was in den letzten Jahren unter Leuchttürmen gelaufen ist, hat sich eben nicht um die Lehre gekümmert. Hat sich ausdrücklich die ausgespart, hat auch nicht das, was es an Förderungsmitteln gibt, jetzt nicht die Lehre in den Vordergrund gestellt, sondern genau die Frage der Drittmittelforschung und anderer Dinge, wo man sich um andere Sachen kümmert. Ich glaube, dass die Lehre ausgebaut werden muss. Ich bin da sehr für und ich bin da auch sehr flexibel, was in den kommenden Jahren, um das überhaupt praktisch möglich zu machen, an Lehre gewährleistet sein sollte. Aber eines kann ganz sicher nicht sein, dass wir Menschen haben, die in Anführungsstrichen nur wissenschaftlich tätig sind und andere, die nur in der Hochschullehre tätig sind. Das spricht dem Ganzen Geist der Ausbildung hohn, weil es notwendig ist, dass ich forsche und lehre und dass das gemeinsam in einer Hand bleibt. Aber das ist doch ein Widerspruch. Auf der einen Seite fürchten die Universitäten, dass man ihnen die Lehre quasi wegnimmt, dass man sie konzentriert auf Wissenschaft, weil sie die Verzahnung von Lehre und Forschung haben wollen. Auf der anderen Seite wiederum vernachlässigen sie die Lehre. Man könnte ja auch sagen, die Fachhochschulen sind wunderbar, die Fachschulen sind wunderbar, die Berufsakademien sind wunderbar. Soll doch die Universität sich um die Wissenschaft, um die Exzellenz kümmern. Ja, aber wer soll denn dann für die jungen Wissenschaftler sorgen? Nur mal als ein Beispiel. Genau das muss doch eingeführt werden. Und genau dafür brauche ich doch die enge Verzahnung, weil sonst genau das ausbleibt. Ich brauche die Möglichkeit auch für andere, die in der Universität lehren, wieder mal aussteigen zu können und sich um die Forschung zu kümmern, ihren eigenen Horizont zu erweitern, die eigenen Möglichkeiten neu zu überprüfen. All das brauche ich doch, wenn ich entsprechende Qualität im Unterricht haben will, in der Lehre haben will. Und deswegen darf das zu trennen, da warne ich doch sehr davor. Dass wir jetzt pragmatische Wege für die nächsten Jahre gehen müssen, um Übergang zu schaffen, das sehe ich sehr klar. Weil da sind die Bruchsituationen doch von Fachbereich zu Fachbereich möglicherweise unterschiedlich, aber doch sehr groß. Und da kann man nicht nur mit einem einzigen Konzept rangehen. Aber im Prinzip sollte an dem Grundgedanken Lehre und Forschung sind eine Einheit festgehalten werden. Herr Kretschmer, was tut die Politik, damit die Lehre verstärkt wird? Noch inhaltlich. Also noch einmal, durch diese Exzellenzinitiative, aber auch den Hochschulpakt, Pakt für Forschung und Innovation, wird die Wissenschaft insgesamt gestärkt und auch die Lehre. Wir haben gerade im Hochschulpakt jetzt die Zahl erhöht, die der Bund zur Verfügung stellt, an Geld für einen Studienplatz, auch mit dem Hintergrund, dass damit die Lehre gestärkt wird. Ich sage mal nochmal, es braucht diese Einheit von Forschung und Lehre und dann müssen es die Hochschulen selbst organisieren, wie sie das machen, ob sie es mit Tutoren machen, ob sie Assistenten haben, wie auch immer. Wir müssen sie in die Lage versetzen, dann selber entscheiden zu können und handeln zu können. Und dafür brauchen sie eine finanzielle Grundlage, das ist richtig, die ist sehr unterschiedlich. Das, was der Bund tun kann, das macht er, glaube ich, sehr verdienstvoll. Und mit diesen gemeinsamen drei Pakten wird wirklich massiv Geld in die Hand genommen. Das wird man auch spüren in den nächsten Jahren. Die Sinnvolle eines Studiums erkennt man ja auch darin, ob der Student in der Lage ist, sich sein Fach auszuwählen, vielleicht auch bewusst zu wechseln. Aber in jedem Fall seinen Weg zu kennen, Frau Gadow, irrlichtern Studenten durch die Landschaft oder werden sie geführt, können sie sich selbst zum richtigen Fach und zum richtigen Abschluss bringen? Ich habe vor kurzem gehört, dass wir dann als junge Geschöpfe bezeichnet werden. Studieninteressierte überlegen sich davor, was sie studieren wollen. Es wurde vorhin schon mal gesagt, bei 11.600 Studiengängen ist es derzeit relativ komplex, dann genau das zu finden, was einen interessiert, was man machen möchte, aber man hat das ja auch früher schon geschafft und wusste, okay, mich interessiert das und dann geht man da rein und wenn man dann nach den ersten Semestern feststellt, es interessiert einen vielleicht doch nicht so, dann wechselt man. Das gab es ja früher auch schon. Sollte man ja nicht so tun, als ob das, ich weiß nicht, wer von Ihnen gewechselt hat, ob irgendwer überhaupt gewechselt hat, aber das passiert ja da immer schon wieder. Und das, also wir sind keine Irrlichter. Also wir werden derzeit etwas zu Irrlichtern einfach durch diese Curricula, wenn man dann im schlechtesten Fall mit einer Studienordnung anfängt, mitten im Semester die Studienordnung sich ändert und nach dem dritten Semester man auf einmal die vierte oder fünfte Studienordnung hat und niemand einmal wirklich sagen kann, nach welcher Studienordnung man studiert. Also gerade in den Bachelorstudiengängen, weil da ja gerade so viel umgeändert wird, wo man dann, also dann wird man zum Irrlicht. Man ist da nicht alleine, weil in der Regel sind es dann auch die Professorinnen und Professoren, die das ganze Ding dann auch immer wieder verabschieden. Man weiß grob noch, was man studiert, aber nicht mehr in welcher Reihenfolge und warum man was studiert, weil das wird auch nicht mehr wirklich thematisiert. Also man so Irrlichter, da würde ich das nicht bezeichnen. Aber wir haben ja ein Beispiel, Herr Thüne, und da verbinden wir mal das wieder mit der Schule. Es wird gesagt, viele Lehramtskandidaten gehören eigentlich nicht dahin und man hätte ihnen frühzeitig sagen sollen, dass sie diesen Beruf und diesem Stress sich lieber nicht aussetzen sollten. Aber das tut auf der Universität während der Ausbildung niemand. Ist dieser Vorwurf berechtigt? Und was tut man dagegen? Natürlich könnte eine viel engere Verzahnung zwischen den praktischen Erfordernissen und dem Studium erfolgen, gerade im Beruf des Lehrers. Hier könnten auch ganz andere Voraussetzungen geschaffen werden, dass man schon in frühen Semestern Kontakt zur Schule hat und dass da klarer wird, ob man das will oder nicht will. Aber die Fragestellung ist ein bisschen komplexer. Ist nämlich die Frage, wer sucht sich denn noch aus, Lehrer zu werden und wer nicht? Diese Frage stellt sich nicht einfach nur danach, dass die Beratung nicht geklappt hat, weil man sich unter dem Studiengang was Falsches vorgestellt hat, sondern da spielen ja auch andere Faktoren eine Rolle damit, spätere, also Expertenz des Gehaltes, was man bekommen wird und so weiter und so weiter. All diese Dinge, die zusammenkommen und da ist ein Gemisch von Lehrerbild da, was eigentlich, was ich nur kritisieren kann, was den derzeitigen Absichten zwar möglicherweise Rechnung trägt, aber nicht den wirklichen Zielen, die diese Gesellschaft diesem Beruf entgegenbringen sollte. Und dementsprechend steht sich das dann auch darin nieder. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, der Hauptpunkt ist, man könnte eine engere Verzahnung schaffen, gerade im Lehrerberuf, das wird notwendig sein. Aber das ist jetzt keine Frage in Bezug auf die Auslese, sondern nur in Bezug auf die Orientierung, um für jeden hilfreich sein zu können, möglicherweise Abbrüche zu verhindern. Aber über den Hauptabbruchfaktor habe ich eben schon gesprochen, das ist die geringere personelle Dichte der Betreuung, die an der Universität stattfindet, soweit ich das sehen kann. Also wir haben doch, Herr Schlüter, dann generell in allen Bildungsphasen diese Übergangsprobleme von einer Bildungsphase in die andere und ganz besonders von der Ausbildung in den Beruf. Lehramtsstudenten sind nur ein Beispiel. Die Wirtschaft klagt in einem anderen Bereich, dass die Schüler in die duale Ausbildung nicht so vorbereitet kommen, wie es notwendig wäre. Ja, das ist gängige Beobachtung in unserem deutschen Bildungssystem, dass die jeweils spätere Bildungsstufe bestimmtes Manko immer der vorangegangenen Bildungsstufe anlastet. Das wird wahrscheinlich auch in Zukunft so bleiben. Aber ich will noch mal ein Thema aufgreifen von vorhin, nämlich das der Abbrecherquoten. Wir haben in der Bundesrepublik leider im internationalen Vergleich extrem hohe Abbrecherquoten. Sie hatten eben die Frage gestellt, irren die Studenten durch die Hochschullandschaft? Wir wissen nicht, warum Studenten wechseln. Wir können das auch nicht richtig nachvollziehen. Was aber ganz sinnvoll wäre zu wissen, warum Studenten ein bestimmtes Studium aufnehmen, aber das nicht zu Ende führen. Wir haben da Abbrecherquoten, die liegen im Schnitt jenseits der 30% und gehen bis in die 80% hinein in einzelnen Studienfänger. In Frankreich gibt es ein Modell, das kann man vielleicht für Deutschland mal diskutieren. Jeder Student, der dort beginnt, bekommt eine Matrikelnummer für ganz Frankreich und die begleitet ihn sein gesamtes studentisches Leben. Das hat einen bestimmten administrativen Grund. Das ermöglicht aber auch, bestimmte Biografien nachzuvollziehen. Nicht im Sinne von individueller Überprüfung, sondern um damit für das gesamte Bildungssystem nachvollziehen zu können, wo hat jemand angefangen und was hat er dann zu Ende geführt. Man kann da auch Rückschlüsse ziehen. Das ist in Deutschland leider nicht möglich. Es gibt nur Spekulationen über die hohen Abbrecherquoten. Da gibt es unterschiedliche Gründe. Einer der Gründe ist sicherlich die fehlende Vorinformation. Also diejenigen, die das beginnen, wissen nicht genau, was sie erwartet. Ein Grund ist möglicherweise auch der fehlenden Vorqualifikation. Das wird aus Sicht der Hochschulen häufig als der Hauptgrund genannt. Die sind nicht geeignet, die hier bei uns dieses Thema anfangen. Das ist aber auch möglicherweise ein sozusagen harmloser Grund, ein Wechsel zu einem benachbarten Fach, der dann als Abbruch erscheint. Nochmal zu den Abbrecherquoten insgesamt, was man da machen kann. Es gibt ein Beispiel, mehrere Beispiele, wo Fakultäten, das war in der Soziologie, Abbrecherquoten von 80% haben. Aber hatten. Die haben dann begonnen, mit den Interessenten vor Beginn des Studiums Gespräche zu führen. Eine Stunde ein Professor, eine Stunde ein Student der höheren Semester. Über einen relativ kurzen Zeitraum sind die Abbrecherquoten auf unter 40% gesunken. Immer noch sehr hoch, aber es gibt eine Reihe von Methoden, da was zu machen. Das wäre auch ein Petitum an eine Diskussion, sich mal mit dem Thema näher zu beschäftigen und dann zu fragen, was kann man machen, um diese Abbrecherquoten, die am Ende auch extreme Kosten verursachen für unser Bildungssystem. Wir haben mal ausgerechnet, das sind 2 Milliarden Euro jedes Jahr, die nur dadurch an Kosten verursacht werden, weil junge Menschen ein Studium beginnen, das sie nicht zu Ende führen. Ganz unberücksichtigte Tatsache, dass die ja auch in ihrer individuellen Lebensplan eine ganze Menge Zeit verlieren und nützliche Sachen machen möglicherweise. Das, was Sie ja gerade sehr nett umschrieben haben, sind Auswahlverfahren oder mündliche Auswahlverfahren. Das lehnen wir komplett ab, weil man da einfach mehr den Habitus und wie man sich gibt auch abprüft und es spielt halt einfach bei allen Entscheidungen eine Rolle. Mehr Information, dass man sich im Vorfeld Zeit nimmt und einfach mit den Studieninteressierten darüber spricht, was auf alle Fälle, aber keine Auswahlgespräche. Naja, wenn es dazu beiträgt, dass diejenigen ein Studium nicht aufnehmen und das relativ früh erkennen und dann nicht erst 2, 3, 4 oder 5 Semester brauchen, um diesen Schluss für sich zu ziehen, dann ist das eine vernünftige Maßnahme der Vorinformation und der Beratung im Vorfeld. Dass das natürlich auch Gegenstand von Auswahlprozessen sein kann, steht außer Frage. Das ist ja eine Tendenz in unserem Hochschulsystem, dass wir nicht nur über die ZVS verteilen, sondern eben individuell in den Hochschulen die Möglichkeit eröffnen, dort die Bewerber selber auszuwählen. Das ist nicht nur im Interesse der Hochschulen, sondern vor allen Dingen im Interesse der Studenten, wo im Vorfeld ermittelt wird, ob jemand wirklich dafür nicht nur geeignet ist, sondern auch die Interessen so weit mitbringt, dass er das am Ende durchstehen wird, der Studium. Ja, aber es kann ja danach einfach noch irgendwann so die Erkenntnis kommen, das ist genau mein Studium, auch wenn man vielleicht am Anfang nicht ganz so lustvoll in das Studium gegangen ist und auf einmal da zur Koryphäe schlechthin wird. Und dann hat man die Person am Anfang ausgewählt und die sagt dann, okay, dann bin ich wohl nicht geeignet für ein Studium, weil man das einfach einer 17- oder 18-jährigen Person sagt, bist du nicht, raus. Also das kann es nicht sein. Informieren, Gespräche davor, auf alle Fälle, aber nicht Auswahlgespräche in der Form. Das funktioniert nicht, gerade wenn man von sozialer Öffnung spricht. Naja, jetzt gibt es nur ein Kriterium, das ist die Abi-Note. Und die entscheidet darüber, ob man für Medizin oder Jura oder was weiß ich geeignet ist. Da sind Gespräche im aller Regel geeigneter, das nochmal zu relativieren mindestens mal. Aber ist nicht das geht es ja nicht nur um die Frage eines begehrten Studiengangs, ja oder nein, sondern bei den Abbruchquoten geht es ja häufig darum, dass jemand mit seinem Studium, aus welchem Grund heraus auch immer, nicht klarkommt. Und diese Frage einer späteren Lebensorientierung, einer wirklichen Lebensorientierung, macht ja nur deutlich, dass im Studium um mehr gehen muss, als nur um fachliche Qualifizierung. Hier bereitet sich jemand darauf vor, selbstständig sein Leben in die Hand zu nehmen, seinen Platz in der Gesellschaft zu kriegen, und er kann ja manches ändern. Das, was dort an Gefühlen vorrangig für die Wahl eines bestimmten Studienfaches geführt hat, hat dann dazu geführt, dass man dazu aus anderen Gründen heraus keine Einsicht mehr hat. Und hier müssten wir eigentlich eine dichtere Möglichkeit des Gesprächs in der Universität haben, das ist meine feste Überzeugung, und auch eine Möglichkeit haben, viele praktische Probleme, die dazu führen, dass Menschen, die es nötig haben, an einer bestimmten Stelle nicht geholfen wird, diese praktischen Probleme auch bewältigen zu können. Und wenn wir dort mit immer weniger, immer schneller, immer höher dran gehen wollen, das kann nichts werden. Der Studienabbruch, Herr Kretschmer, ist ja wohl eigentlich nicht das Problem. Das Problem ist, welche Ausbildung mache ich danach? Finde ich ein anderes Studienfach? Finde ich einen anderen Berufsweg? Diesen Wechsel müsste man doch eigentlich hinbekommen. Na gut, also wenn der Studienabbruch natürlich wie 2006 bei Universitäten 21% beträgt und durchschnittlich mit 25 Jahren erfolgt, dann ist das natürlich nicht in Ordnung, weil man dann auch merkt, dann geht's ja erst wieder neu weiter, dann vergeht viel zu viel Zeit. Wir müssen schon, und ich glaube, dass die überwiegende Zahl der Studierenden diesen Anspruch auch hat, Leistung einfordern, auch Freude. Und diejenigen, die ein Studium aufnehmen, die sollen das wirklich mit Begeisterung tun. Können sie auch. Es ist die schönste Zeit im Leben, das Studium. Und ich finde, helfen ist richtig. Nein, es ist immer noch so. Helfen, glauben Sie mir, wenn Sie anfangen zu arbeiten, wissen Sie, was ich gesagt habe. Studieren wollen, müssen Sie die Möglichkeit dazu haben. Und das müssen wir auch einfordern. Wir haben in dieser Sendung über Studenten und Hochschulen gesprochen. Wir hätten auch über den Weg vom Kindergarten zum Schulabschluss, über die berufliche Bildung, vor allem über die Chancen von Kindern aus bildungsfernen Familien, aber auch darüber sprechen können, dass nicht Ausgebildete die Armen von morgen sein werden oder sein könnten in einer Welt, die dringend Facharbeiter braucht. Aber wir wollten unser Thema begrenzen eben auf die Frage, wie berechtigt sind die Forderungen der Studenten? Bildungsstreik 2009. Im Wortwechsel diskutierten Anja Gado, Vorstandsmitglied des Freien Zusammenschlusses von Studentinnenschaften, Michael Kretschmer, Bundestagsabgeordneter der CDU, Andreas Schlüter, Generalsekretär des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft, Ulrich Töhne, Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Für die Redaktion verabschiedet sich Ernst Romanei von Ihnen. Guten Abend.